Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Dritter Teil. Gegen Ende der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts erregte in Paris ein Mann großes Aufsehen, der sich Graf von Monte Cristo nannte und allem Anschein nach über märchenhafte Reichtümer gebot. Schon bald stand er auf vertrautem Fuße mit einigen der hoch angesehensten Familien, so mit der des Grafen Fernand von Morcerf, Mitglied der Pairskammer, und mit Baron Danglars, dem Bankier und reichsten Manne der Stadt, dem der Graf nicht nur seine beträchtlichen Geldgeschäfte, sondern auch einen vermögenden Schwiegersohn namens Andrea Cavalcanti an die Hand gab. Und selbst in dem durch eine Reihe tragischer Todesfälle erschütterten Hause des Staatsanwaltes Villefort verkehrte er als ein gern gesehener Gast. Keiner von ihnen jedoch wusste, dass sich hinter der Maske des Grafen von Monte Cristo jener Marseiller Seemann Edmond Dantès verbarg, welchen vor einem Vierteljahrhundert eben diese drei Ehrenmänner in den Kerker der Festung If versenkt hatten. Nach 14 Jahren glückte ihm die Flucht. Er grub die Schätze, die ihm sein Leidensgefährte Faria vermacht hatte, aus den Felsen der Insel Monte Cristo hervor und fing an, aus den Fäden ihrer eigenen Vergangenheit Schlingen um die Köpfe seiner drei Feinde zu drehen, die er am Tage seiner Rache zuziehen würde mit einer leichten Bewegung seiner Hand. Dieser Tage nun herrschte in der Pariser Pairskammer große Aufregung, welche zuerst durch ein Gerücht und an diesem Morgen durch einen Artikel im Morgenblatt hervorgerufen worden war, den der Präsident den Pairs zur Beurteilung vorlas. Ruhe! Ruhe bitte! Hören Sie! Man schreibt aus Janina. Ein bisher unbekanntes, zumindest noch nicht veröffentlichtes Faktum ist zu unserer Kenntnis gelangt. Die Burgen von Janina, welche die Stadt verteidigten, sind den Türken durch einen französischen Obristen, auf den der Wesir Ali Tebelen alles Vertrauen gesetzt hatte und der Fernand hieß, ausgehändigt und verraten worden. Dieser Fernand nennt sich jetzt Graf von Morcerf und ist Mitglied der Pairskammer in Paris. Bei den ersten Worten von Janina und dem Obristen Fernand erblasste der Graf von Morcerf so fürchterlich, dass alle Blicke sich auf ihn wandten und ein allgemeines Murmeln im Saal entstand. Herr von Morcerf, als Präsident ist es meine Aufgabe, Ihre Ehre und die der ganzen Kammer zu verteidigen. Ich stelle daher den Antrag, dass zu diesem Fall eine Untersuchung schnell angeordnet wird, damit Ihre Ehre in der Öffentlichkeit wiederhergestellt sei. Wie viel Zeit benötigen Sie, um Ihre Rechtfertigung vorzubereiten? Ich stehe von heute an der Kammer zur Verfügung. Die erste Sitzung des Untersuchungsausschusses fand bereits um 8 Uhr abends statt. Fahren Sie fort, Herr von Morcerf. Bis zu seiner letzten Stunde hat mich der Wesir mit seinem vollkommenen Vertrauen beehrt. Hier, sehen Sie, meine Herren, ist der Ring, mit dem er seine Briefe versiegelte und den er mir höchstpersönlich gegeben hat. Sterbend hat mir Ali Tebelen seine geliebte Gattin und seine Tochter anvertraut. Schon allein daraus ist ersichtlich, welch großes Vertrauen der Wesir auf mich gesetzt hatte. Herr Graf, Sie behaupten, der Wesir von Janina hätte Ihnen seine Frau und seine Tochter anvertraut. Ja, so war es. Allein hierin verfolgte mich das Unglück. Denn eines Tages waren Vasiliki, die Frau Ali Tebelins und ihre Tochter Haide verschwunden. Haben Sie denn keine Ahnung, was aus Ihnen geworden ist? Ich hörte, dass Sie Ihrem Kummer und vielleicht auch Ihrem Elend erlegen seien. Da aber auch mein Leben in Gefahr war, konnte ich nicht nach Ihnen suchen. Können Sie, Herr Graf, zur Bestätigung Ihrer Erzählung irgendeinen Zeugen stellen? Leider nein, Herr Präsident. Alle diejenigen, die in der Umgebung des Wesirs waren und die mich an seinem Hofe gekannt hatten, sind gestorben oder zerstreut. Ich besitze nur den Ring des Ali Tebelin. Aber als schlagendsten Beweis meiner Unschuld kann meine fleckenlose militärische Laufbahn gelten, sowie die Form des anonymen Angriffs und der Mangel eines Zeugen, der gegen mein Ehrenwort auftreten könnte. Dann werden Sie, Herr Graf, nicht ungern einen Zeugen anhören, der sich freiwillig zur Aussage gemeldet hat. Hier ist ein Brief, den ich soeben in dieser Angelegenheit erhalten habe. Ich frage den Ausschuss, wünschen Sie, dass er vorgelesen werde? Herr Präsident, ich kann der Untersuchungskommission, die beauftragt ist, das Verhalten des Herrn Oberstleutnants Grafen von Morcerf in Epirus und Mazedonien zu prüfen, die wichtigsten Tatsachen mitteilen, da ich beim Tod Ali Paschas zugegen war. In dem Augenblick, da Sie diesen Brief verlesen, werde ich in der Vorhalle warten. Und wer soll dieser Zeuge sein oder vielmehr dieser Feind? Wir werden es bald erfahren, mein Herr. Eine junge, schöne Frau, wie eine Griechin gekleidet, betrat den Saal. Der Graf war auf seinen Sitz niedergesunken. Man sah, dass ihm die Füße den Dienst versagten. Meine Dame, Sie haben in Ihrem Schreiben sich erboten, der Kommission Tatsachen in der Angelegenheit von Janina mitzuteilen. Sie behaupten sogar, Augenzeuge der Ereignisse gewesen zu sein. Ich war es. In der Tat. Erlauben Sie mir zu bemerken, dass Sie damals noch sehr jung waren. Ich war 4 Jahre alt. Allein da die Ereignisse von der größten Bedeutung für mich waren, so ist nicht das Geringste meinem Gedächtnis verloren gegangen. Wer sind Sie? Und welche Katastrophe war es, die einen so tiefen Eindruck auf Sie gemacht hat? Der Tod meines Vaters. Ich heiße Haide und bin die Tochter des Ali Tebelen, Pascha von Janina, und der Wasiliki meiner vielgeliebten Mutter. Meine Dame, erlauben Sie mir die Frage, die durchaus kein Zweifel sein soll. Können Sie die Wahrheit Ihrer Aussage nachweisen? Ich kann es. Hier ist mein Geburtsschein. Und hier ist auch der Verkaufsschein, der über meine Person und die meiner Mutter ausgestellt wurde, als wir an den armenischen Kaufmann El Kobir durch jenen französischen Offizier für 400.000 Francs verkauft wurden. Da man daran gedacht hatte, dass Schriftstücke in arabischer, türkischer oder griechischer Sprache abgefasst sein könnten, hatte man einen Dolmetscher der Sitzung hinzugezogen. Ich, El Kobir, Sklavenhändler, erkenne hiermit an, von dem französischen Herrn Grafen von Monte Cristo einen Smaragd im Wert von 2000 Beuteln als Preis für eine junge 11-jährige Christensklavin erhalten zu haben. Sie heißt Haide und ist die anerkannte Tochter des verstorbenen Wesirs Ali Tebelen, Pascha von Janina, und seiner Gemahlin der Wasiliki. Mutter und Tochter sind mir vor 7 Jahren von einem französischen Obristen namens Fernand Mondego, der in den Diensten des Wesirs Ali Tebelen gestanden hatte, verkauft worden. Im Jahre 1247 der Hedschra El Kobir. Meine Dame, kann man vielleicht den Grafen von Monte Cristo dazu befragen? Mein Herr, der Graf, mein zweiter Vater, ist seit 3 Tagen in der Normandie. Also weiß der Graf von Monte Cristo nichts von Ihrem Schritt? Durchaus nichts, mein Herr. Und ich fürchte, er wird ihn missbilligen. Und dennoch ist es ein herrlicher Tag für mich, an dem ich Gelegenheit finde, meinen Vater zu rächen. Herr von Morcerf, erkennen Sie diese Dame als die Tochter des Ali Tebelen, Pascha von Janina, an? Nein! Nein! Es ist eine von meinen Feinden gegen mich angezettelte Intrige! Du erkennst mich nicht wieder? Nun, glücklicherweise erkenne ich dich. Du bist Fernand Mondego, der französische Offizier, der die Truppen meines Vaters instruierte. Du hast ihn verraten und erdolcht. Sie erkennen also ganz bestimmt in dem Grafen von Morcerf den Offizier Fernand Mondego? Ob ich ihn erkenne? Meine Mutter sagte mir, merke dir diesen Mann wohl, der dich zur Sklavin gemacht, der das Haupt deines Vaters auf eine Lanze gespießt, der uns verkauft und verraten hat. Merke dir, dass er auf seiner rechten Hand eine tiefe Narbe hat, an jener Hand, in welche die Goldstücke des Sklavenhändlers El Kobir glitten. Herr Graf von Morcerf, antworten Sie. Wünschen Sie eine neue Untersuchung? Sprechen Sie! Nun, was haben Sie beschlossen? Der Graf warf einen verzweifelten Blick um sich. Plötzlich riss er die Knöpfe seines Rockes auf, als hätte er sonst ersticken müssen, und rannte wie ein Wahnsinniger aus dem Saal. Mein Herr, Ist der Graf von Morcerf der Untreue, des Verrats und der Würdelosigkeit überführt? Jawohl! Haide hörte die Verurteilung des Grafen ohne besondere Kundgebung der Freude, dann entfernte sie sich. Der Journalist Beauchamp hatte der Sitzung beigewohnt und sich nach Beendigung derselben sogleich zu seinem Freund Albert von Morcerf begeben, um ihm das Vorgefallene mitzuteilen. Das Urteil war einstimmig. Ich muss den Mann suchen, der mich und meinen Vater mit seiner Feindschaft verfolgt. Und wenn ich ihn entdeckt habe, werde ich ihn töten. Hören Sie, Morcerf, als die erste Mitteilung über Ihren Vater in der Redaktion eintraf, stellte ich dementsprechende Ermittlungen an und musste erfahren, dass der Bankier Danglars sich in dieser Angelegenheit beschäftigte. Danglars? Darum auch hat er die geplante Heirat zwischen Eugenie und mir, ohne einen Grund anzugeben, abgebrochen. Ja, er ist es. Die beiden fuhren nach dem Hause des Bankiers. Als dieser den Namen Albert von Morcerf hörte, wollte er die Türe schließen lassen. Aber es war schon zu spät. Mein Herr, wenn Sie wegen Herrn Cavalcanti Streit suchen, weil ich ihn Ihnen vorgezogen habe, so erkläre ich... Ich komme nicht wegen der Heirat. Aber es ist Ihre Schuld, dass mein Vater entehrt ist. Sie sind toll. Kenne ich diese griechische Geschichte, worüber man sich in der Zeitung ereifert? Sie haben sie hinterlistigerweise hervorgerufen. Was? Wer hat nach Janina geschrieben, um Erkundigungen über meinen Vater einzuziehen? Ich aber. Ich schwöre Ihnen, dass ich nie daran gedacht hätte, von mir aus nach Janina zu schreiben. Ich sprach mit jemandem über die Vergangenheit Ihres Vaters und dass die Quelle seines Reichtums stets unbekannt geblieben sei. Da sagte er, schreiben Sie nach Janina. Und wer hat Ihnen diesen Rat gegeben? Der Graf von Monte Cristo. Der Graf von Monte Cristo? Ja, es war der Graf. Ihr Freund. Und weiß der Graf, welche Antwort Sie erhalten haben? Ja, denn ich habe sie ihm gezeigt. Wusste er, dass der Familienname meines Vaters Mondego ist? Auch das. Ich muss erst wissen, ob Ihre Behauptungen stimmen. Und davon werde ich mich beim Grafen von Monte Cristo überzeugen. Die beiden ließen sich daraufhin nach den Elysäischen Feldern zum Haus des Grafen bringen und erfuhren dort, dass sich dieser, soeben aus der Normandie zurückgekehrt, auf dem Weg in die Oper befände. Sie trafen ihn in seiner Loge. Unerachtet der laufenden Vorstellung ergab sich sogleich ein hitziger Wortwechsel, in welchem Albert den Grafen forderte. Monte Cristo nahm an. Es wurde vereinbart, dass man sich im Wald von Vincennes morgens um 8 treffen und auf Pistolen duellieren werde. Beauchamp sollte Albert beistehen, Monte Cristo bat Maximilien Morel, ihm zu sekundieren. Nach diesem Zwischenfall hörte der Graf die Oper zu Ende, um sich hernach in sein Haus zu begeben. Dort erwartete ihn eine verschleierte Dame. Wer sind Sie? Edmond. Sie werden meinen Sohn nicht töten. Welchen Namen haben Sie da ausgesprochen, Frau von Morcerf? Den Ihrigen. Den Ihrigen, den ich allein nicht vergessen habe. Edmond, nicht Frau von Morcerf, sondern Mercedes kommt zu Ihnen. Mercedes ist tot, gnädige Frau, und ich kenne keine Person dieses Namens mehr. Mercedes lebt, mein Herr. Sie allein erkannte sie, sobald sie sah. Sie muss nicht erst die Hand suchen, die den vernichtenden Schlag auf Herrn von Morcerf ausgeführt hat. Auf Fernand Mondego, wollen Sie sagen, Madame. Da wir nun einmal dabei sind, uns unserer Namen zu erinnern, so wollen wir uns aller erinnern. Schonen Sie meinen Sohn. Wer sagt Ihnen... Ich sah alles in der Oper. Unbemerkt war ich meinem Sohn gefolgt. So mussten Sie auch gesehen haben, dass Fernands Sohn mich in aller Öffentlichkeit beschimpft hat. Mein Sohn schreibt Ihnen das Unglück zu, das seinen Vater trifft. Madame, Sie verwechseln die Begriffe. Nicht Unglück. Eine Strafe trifft Herrn von Morcerf. Nicht ich, die Vorsehung trifft ihn. Und weshalb setzen Sie sich an die Stelle der Vorsehung? Welches Unrecht hat Fernand Mondego Ihnen getan, indem er Ali Tebelen verriet? Sie haben recht. Und wenn ich schwur, mich zu rächen, so hatte ich nicht den französischen Instrukteur und nicht den Grafen von Morcerf im Sinn, sondern den Fischer Fernand, den Gemahl der Katalanin Mercedes. Also bin ich die Schuldige, weil ich nicht die Kraft hatte, während ihrer Abwesenheit gegen meine Einsamkeit anzukämpfen. Und weshalb war ich abwesend? Weshalb waren Sie einsam? Weil man sie arretierte. Weil sie im Gefängnis blieben. Aber warum wurde ich verhaftet? Warum musste ich im Gefängnis bleiben? Das weiß ich nicht. Ich werde es Ihnen sagen. Ich wurde verhaftet und blieb im Gefängnis, weil ein Mann namens Danglars und der Fischer Fernand am Vorabend unserer Hochzeit einen Brief an den Staatsanwalt gerichtet hatten, in dem man mich des Hochverrats beschuldigte. Mein Gott. Und das Resultat dieses Briefes... war meine Verhaftung. 14 Jahre lang war ich eine Viertelmeile von Ihnen entfernt in einem Kerker der Festung If. 14 Jahre lang habe ich jeden Tag meinen Racheschwur erneuert. Und ich wusste dabei noch nicht einmal, dass Sie den Denunzianten Fernand geheiratet hatten und dass mein Vater vor Hunger gestorben war. Gerechter Gott. Das erfuhr ich erst, als ich nach 14 Jahren dem Gefängnis entkam. Und da schwur ich bei der noch lebenden Mercedes und bei meinem verstorbenen Vater. Ich bin durch die Gnade Gottes einem Grab entstiegen. Und ich bin es Gott schuldig, mich zu rächen. Er hat mich dazu hergesandt. Und ich bin bereit. Verzeihen Sie, Edmond. Mein Gott, verzeihen Sie mir zuliebe. Unmöglich, Madame. Edmond, mein Gott. Wenn ich Sie Edmond nenne, weshalb nennen Sie mich nicht Mercedes? Ich rief Ihren Namen, als ich vor Kälte erstarrt oder von der Hitze verzehrt auf dem Boden meines Kerkers lag. Ja, Mercedes. Ich muss mich rächen, denn 14 Jahre lang habe ich gelitten, geweint, geflucht. Rächen Sie sich. Aber an den wahrhaft Schuldigen. Rächen Sie sich an ihm, an mir, aber nicht an meinem Sohn Edmond. Ich flehe Sie an. Werden Sie nicht zum Mörder meines Sohnes. Was fordern Sie? Dass Ihr Sohn leben soll? Gut, er wird leben. Nun bist du wieder der Edmond, den ich immer liebte. Umso besser, Madame, als dem armen Edmond nicht mehr viel Zeit bleibt, um von Ihnen geliebt zu werden. Was sprechen Sie da, Edmond? Sie werden doch nicht verlangen, dass ich, öffentlich beschimpft, von einem Kinde herausgefordert, welches sich meiner Verzeihung wie eines Sieges rühmen wird, den Wunsch hegen kann, noch länger zu leben. Edmond, über uns wohnt ein Gott, da Sie leben, da ich Sie wiedergesehen habe. Ich baue auf Ihr Wort. Nicht wahr? Mein Sohn wird leben. Ja, Madame. Mercedes verschwand, bevor der Graf noch aus der schmerzlichen Träumerei erwachte, in welche er durch die aufgegebene Rache versunken war. Am nächsten Morgen früh um 8 Uhr fanden sich alle an dem Duell Beteiligten an der verabredeten Stelle ein. Der Graf mit Maximilian Morel, danke, mein Freund, sowie der Herausforderer Albert von Morcerf, begleitet von seinem Freund Beauchamp. Ich habe dem Herrn Grafen von Monte Cristo in Gegenwart aller ein Wort zu sagen. Mein Herr, ich warf Ihnen vor, das Betragen des Herrn von Morcerf in Epirus bekannt gemacht zu haben. Denn ich glaubte nicht, dass Sie das Recht hätten, ihn dafür zu bestrafen. Heute weiß ich, dass Ihnen dieses Recht zusteht. Nicht der von Fernand Mondego an Ali Pascha begangene Verrat macht mich bereit, Sie zu entschuldigen, sondern der vom Fischer Fernand an ihn begangene Verrat und das unerhörte Unglück, das daraus hervorgegangen ist. Und nun, mein Herr, bitte ich Sie um Ihre Hand, wenn Sie meine eben gemachten Erklärungen ausreichend finden. Monte Cristo reichte dem jungen Mann die Hand, dann empfahl er sich den jungen Leuten mit einem Lächeln voll Schwermut und Würde. Zu Hause angekommen, wurde ihm der Besuch des Grafen von Morcerf angemeldet. Ei, Herr von Morcerf. Ich glaubte, schlecht gehört zu haben. Sie haben diesen Morgen ein Zusammentreffen mit meinem Sohn gehabt. Und ich weiß auch, dass mein Sohn guten Grund hatte, sich mit Ihnen zu schlagen und alles zu tun, was er nur tun konnte, um Sie zu töten. Aber er hat mich nicht getötet. Er hat sich sogar nicht einmal mit mir geschlagen. Welche Entschuldigungen haben Sie vorgebracht? Er hat sich bei mir entschuldigt. Welchem Umstand schreiben Sie dieses Betragen zu? Der Überzeugung, dass es in dieser ganzen Sache einen gibt, der schuldiger ist als ich. Und wer ist derjenige? Sein Vater. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass auch ich Sie als meinen Feind betrachte. Dass es mir vorkommt, als hätte ich Sie stets gekannt, stets gehasst. Dass endlich, da die jungen Leute dieses Zeitalters sich nicht mehr schlagen, wir uns schlagen müssen. Ist das auch Ihre Meinung, mein Herr? Vollkommen. Machen wir uns also gleich auf. Wir bedürfen keiner Zeugen. Das wäre in der Tat unnütz. Wir kennen uns zu gut. Im Gegenteil. Wir kennen uns eben nicht. Oh, doch! Ich bin dir bekannt, das weiß ich. Aber ich kenne dich nicht. In Paris lässt du dich Graf von Monte Cristo nennen. Aber ich möchte wissen, welcher Name dein wahrer ist, damit ich ihn in dem Augenblick, in dem ich dir den Degen in das Herz stoßen werde, aussprechen kann. Fernand. Ich brauchte dir nur einen zu nennen, um dich niederzuschmettern. Aber nicht wahr, du errätst meinen Namen. Denn trotz meiner Leiden und Qualen zeige ich dir heute ein Gesicht, welches das Glück der Rache verjüngt. Ein Gesicht, welches du oft in deinen Träumen seit deiner Vermählung mit Mercedes, meiner Verlobten, gesehen haben musst. Dantes. Edmond. Dantes. Langsam schleppte sich der Graf von Morcerf zur Tür und die Treppe hinab. Im Hof fiel er in die Arme seines Kammerdieners, der ihn nach Hause fuhr. Seine Frau Mercedes und sein Sohn Albert stiegen eben in eine Kutsche. Sie hatten beschlossen, Paris auf immer zu verlassen. Als Morcerf das Rollen des schweren Fiakers hörte, stürzte er in sein Schlafzimmer. Bald darauf vernahm man einen Pistolenschuss. Und eine düstere Rauchwolke drang durch eine Fensterscheibe, die durch die Macht der Explosion zersprungen war. Nach dem morgendlichen Treffen in Vincennes war Maximilien Morel nach dem Hause der Villeforts geeilt, um heimlich seine geliebte Valentine aufzusuchen. In ihren Augen konnte er eine unbeschreibliche Freude lesen, als sie erfuhr, dass diese schreckliche Angelegenheit einen ebenso glücklichen wie unerwarteten Ausgang gefunden hatte. Ich bin so froh darüber, Maximilien. Und trotzdem, Sie sehen blass aus, Valentin. Ja, mir ist so, ich weiß nicht, selbst die Limonade, die ich vorhin getrunken habe, schmeckte so bitter, dass ich die Hälfte stehen ließ. Aber jetzt lassen Sie sich eine Neuigkeit erzählen. In 8 Tagen verheiratet sich Eugenie Danglars mit diesem Cavalcanti und in 3 Tagen wird es ein großes Verlobungsfest geben. Diese Nachricht hat mich ganz schwindlig gemacht. Wann wird die Reihe an uns sein? Solange Sie mir nicht gehören, Valentin, wird es mir immer scheinen, dass ich Sie verlieren könnte. Oh, Maximilien, Sie sind wirklich zu furchtsam für einen Offizier, der, wie man sagt, nie die Furcht kannte. Dabei lächelte sie gezwungen und schmerzlich, ihre Arme wurden steif, ihr Kopf fiel zurück und sie war besinnungslos. Maximilien läutete heftig, dann eilte er davon, um nicht entdeckt zu werden. In seiner Verzweiflung wusste er sich keinen anderen Rat, als zum Grafen von Monte Cristo zu fahren, Graf! Den er im Garten antraf. Graf! Ich komme aus einem Haus, in das der Tod eingezogen ist. Er hat dieses Haus zum 3. Mal heimgesucht und dieser Tod ist nicht natürlich. Nun trifft er vielleicht sein 4. Opfer. Und? Was erwarten Sie von mir? Dass ich den Herrn Staatsanwalt warne? Sie wissen, von wem ich spreche? Gewiss, mein lieber Freund. Diese Familie ist von Gott verdammt. Herr von Saint-Méran, Frau von Saint-Méran, der Diener Barrois sind schon dahin. Heute ist die Reihe an Nortier oder Valentin. Wie können Sie nur so grausam reden? Meiner Treue, ich wüsste zwischen Schuldigen und Opfern keinen Unterschied zu machen. Aber ich liebe Sie. Sie lieben wen? Ich liebe Valentin, Valentin von Villefort, die man in diesem Augenblick ermordet. Unglücklicher, du liebst Valentin, die Tochter eines verfluchten Geschlechts. Graf... Ich... Maximilien, seien Sie ein Mann. Seien Sie mutig, hoffen Sie. Es ist jetzt Mittag. Wenn Valentine in diesem Augenblick noch nicht tot ist, so wird sie nicht sterben. Vermögen Sie denn etwas gegen den Tod? Ich vermag viel, lieber Freund. Gehen Sie jetzt. Wenige Stunden nach diesem Gespräch geschah es, dass sich für das leerstehende, baufällige Haus, welches an das Palais des Herrn von Villefort angrenzte, überraschend ein Mieter einstellte, und zwar ein italienischer Priester namens Abbé Busoni. Niemand fand etwas Merkwürdiges dabei. Währenddessen ergab sich im Hause Danglars zwischen dem Bankier und seiner Tochter Eugenie ein geschäftliches Gespräch. Vater, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich höre. Vater, ich will den Vicomte Andrea Cavalcanti nicht heiraten. Was spricht dagegen? Ich habe mich entschlossen, ganz frei zu leben. Ich sehe also nicht ein, weshalb ich mein Leben mit einem ewigen Gefährten belasten sollte. Ich bin reich, denn Sie haben eines der größten Vermögen. Ich bin Ihre einzige Tochter und Sie können mich laut Gesetz nicht enterben. Eugenie, wenn ein Vater verlangt, dass seine Tochter sich einen Gatten wählen soll, so wird er einen Grund haben. Ich habe dir diesen Gemahl vorgeschlagen, weil es für meine kaufmännischen Beziehungen und gewisse Spekulationen, die ich zu unternehmen beabsichtige, höchst notwendig ist. Kredit erhält den Bankier wie der Atem den Körper. Und in dem Grad, wie der Kredit abnimmt, wird der Körper immer mehr zum Leichnam. Papa, du bist wohl gar ruiniert? Jawohl, ruiniert. Du hast das rechte Wort gefunden. Wenn Herr Cavalcanti dich heiratet, bringt er 3 Millionen mit, die er bei mir anlegt. Ah, sehr gut. Und diese 3 Millionen werden wenigstens 10 schaffen. Ich habe die Konzession zu einer Eisenbahn erhalten und muss in 8 Tagen 4 Millionen für meine Rechnung deponieren. Aber vorgestern habe ich Sie 5,5 Millionen einkassieren sehen. Die gehören leider nicht mir. Die verwalte ich für die Hospitäler. Wenn du Herrn Cavalcanti und seine 3 Millionen heiratest, dann festigt sich mein Kredit wieder. Und mein Vermögen, das seit einigen Wochen durch unbegreifliches Missgeschick zerrüttet wurde, wird wiederhergestellt. Verstehst du mich? Vollkommen. Sie verpfänden mich für 3 Millionen. Je größer die Summe, desto schmeichelhafter für dich. Wenn ich meine Unterschrift gebe, werden Sie mir doch in Hinsicht meiner Person volle Freiheit lassen? Ganz gewiss. Gut. Dann bin ich bereit, Herrn Cavalcanti zu heiraten. 3 Tage danach, um 8 Uhr abends, waren die Salons des Herrn Danglars mit einer duftenden, vornehmen Menge angefüllt. Gegen 9 Uhr sollte es zur Kontraktunterzeichnung kommen. Allein in diesem Augenblick strömte die Menge erschreckt auseinander. Ein Gendarmerieoffizier war mit einigen Gendarmen erschienen. Wer von Ihnen, meine Herren, nennt sich Andrea Cavalcanti? Vicomte Andrea Cavalcanti. Weshalb fragen Sie nach ihm? Er ist ein aus dem Gefängnis zu Toulon entsprungener Sträfling. Und was für ein Verbrechen soll er begangen haben? Er ist beschuldigt, einen ehemaligen Kettengefährten ermordet zu haben. Cavalcanti jedoch war verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Einige Augenblicke danach hatten sich die geräumigen Salons geleert, als wären Pest oder Cholera im Haus. Andrea Cavalcanti wurde am folgenden Tag verhaftet und in die Conciergerie, das Pariser Gefängnis, gebracht. Derweilen hatte Valentin ihren schrecklichen Zustand zwar überlebt, doch von anhaltendem Fieber und Mattigkeit erschöpft, musste sie noch immer das Bett hüten. Am späten Abend, an welchem sie von Cavalcantis Verhaftung erfahren hatte, glaubte sie plötzlich im Halbschlaf eine Gestalt zu sehen, die sich ihrem Bett näherte. Wer sind Sie? Erschrecken Sie nicht, Valentin. Sie, Graf? Ich bin für Sie der zärtlichste Vater und der ehrfurchtsvollste Freund. Seit 4 Nächten beschütze ich Sie, um Sie Maximilian zu erhalten. Aber wie konnten Sie das, mein Herr? Hinter dieser Bibliothek führt eine Tür in das benachbarte Haus, das ich unlängst gemietet habe. Ich wachte über Sie. Und wenn mir gewisse Getränke gefährlich schienen, leerte ich das Glas und ersetzte das tödliche Getränk durch ein wohltuendes. Wie? Gift? Tod? Ja. Aber wer? Haben Sie nachts nie jemanden Ihr Zimmer betreten sehen? Doch, Schatten, aber ich glaubte, ich fieberte. Sie werden die Person bald kennenlernen. Wieso? Weil Sie diese Nacht keine Fieberhitze haben und weil es bald 12 schlägt und dies die Stunde der Mörder ist. Es hatte 12 Uhr geschlagen und Monte Cristo verschwand in seinem Versteck. Da hörte Valentin die Tür aufgehen. Jemand näherte sich ihrem Bett. Valentin? Valentin? Es war Frau von Villefort. Sie tropfte etwas in Valentins Glas und verschwand. Nun, zweifeln Sie noch? Leider Gottes, nein. Aber warum nur verfolgt sie mich so? Sie sind reich. Sie haben 2x100.000 Franc Renten und entziehen diese dem kleinen Edouard. Mein Vermögen ist nicht das ihrige. Es stammt von meinen Großeltern. Eben deshalb mussten Herr und Frau Saint-Méran sterben. Und darum sollten auch Sie sterben, Valentine. Weil dann Ihr Vater erbt und Ihr Halbbruder Edouard Erbe Ihres Vaters wird. Also seinetwegen begeht man all diese Verbrechen. Valentine, Sie dürfen sich niemandem anvertrauen, auch Ihrem Vater nicht. Was Ihnen auch immer widerfahren wird, erschrecken Sie nicht darüber. Wenn Sie erwachen, ohne zu wissen, wo Sie sind, und sollten Sie sich aufgebahrt in einem Grabgewölbe finden, ich werde Sie retten. Hier. Nehmen Sie einen Schluck aus diesem Fläschchen. Vertrauen Sie mir. Und nun auf Wiedersehen, Valentine. Nach und nach tagte es. Als die Krankenwärterin in Valentins Zimmer und an das Bett trat, bemerkte sie deren bleiche Lippen, die eiskalte Brust und stieß einen fürchterlichen Schrei aus. Der Herrn Villefort in Begleitung des Arztes, der soeben zur Morgenvisite gekommen war, herbeirief. Ihre Tochter, Valentin, ist tot. Vergiftet. Dies nachzuweisen wird keine Schwierigkeit sein. Tot. Tot ist sie, sagen Sie, Doktor. Tot? Wer sagt, dass Valentin tot ist? Die beiden Männer wandten sich um und bemerkten Morel in der Tür, der mit blassem, schrecklich verstörtem Gesicht ihnen fast drohend gegenüberstand. Wer sind Sie, mein Herr? Sie vergessen, dass man nicht auf diese Weise in ein Haus tritt, in dem der Tod wohnt. Sie fragen, wer ich bin? Ich war Valentins Verlobter. Sie war meine einzige Liebe auf Erden. Sie gehört mir. Ich wusste von dieser Liebe nichts. Nehmen Sie Abschied. Valentin bedarf nur noch eines Priesters. Sie irren, mein Herr. Valentin bedarf nicht bloß eines Priesters, sondern auch eines Rächers. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass Sie nun als Vater genug geweint haben und dass nun der Staatsanwalt des Königs sein Amt beginnen muss. Valentin ist ermordet worden. Ich zeige Ihnen dieses Verbrechen an. Suchen Sie den Mörder. Mein Herr, in meinem Haus wird kein Verbrechen begangen. Ich berufe mich auf Ihren Arzt, Herrn von Avigny. Fragen Sie ihn doch. Ich werde mich mit Herrn Morel verbinden, um die Gerechtigkeit gegen dieses Verbrechen anzurufen. Mein Gott. Gehen Sie zu Herrn Nortier, Ihrem Vater. Er kennt vielleicht den Mörder. Tatsächlich suchte Villefort alsbald seinen Vater auf, und nach einer Viertelstunde hörte man seine unsicheren Schritte. Meine Herren, ich verlange nur 3 Tage. Dies ist weniger, als die Justiz verlangen würde. Und in den 3 Tagen wird die Rache, die ich an dem Mörder meines Kindes werde genommen haben, selbst die gleichgültigsten Menschen schaudern machen. So schwören Sie, meine Herren, dass Sie Mitleid mit der Ehre meines Hauses haben und mir die Sorge der Rache überlassen werden. Dr. Avigny wandte sich ab und murmelte ein schwaches Ja. Morel stürzte an das Bett, drückte einen Kuss auf die eisigen Lippen Valentins und rannte aus dem Zimmer. Vom Fenster seines Arbeitszimmers hatte der Baron Danglars den Wagen des Grafen von Monte Cristo in den Hof fahren sehen und war ihm mit betrübtem, aber freundlichem Gesicht entgegengekommen. Sie kommen gewiss, mir Ihr Beileid zu zeigen. Und in der Tat herrscht das Unglück in meinem Haus. Erst werde ich durch diesen Verbrecher Cavalcanti der Lächerlichkeit preisgegeben und dann... Und dann sollte ein neues Unglück geschehen sein? Leider. Eugenie hat uns verlassen. Sie ist abgereist? In der vergangenen Nacht. Mit ihrer Freundin Louise. Mein lieber Baron, ein solcher Familienkummer mag für einen armen Teufel, dessen ganzer Schatz sein Kind ist, niederschmetternd sein, aber für einen Millionär ist er doch erträglich. Ja. Wenn Vermögen tröstet, so muss ich wohl getröstet sein. Ich bin reich. Sehen Sie, Graf, hier. Haben Sie schon solche Papierstückchen gesehen, von denen jedes den Wert einer Million hat? 1, 2, 3, 4, 5 Papierstückchen, die 5 Millionen wert sind und gewiss in bar auszuzahlen. Zweifeln Sie daran? Wenn es Ihnen Vergnügen bereitet, begleiten Sie meinen Angestellten zur Bank. Nein, die Sache ist zu interessant und ich werde mich selbst überzeugen. Mein Kredit bei Ihnen betrug 6 Millionen. Davon habe ich 900.000 bezogen. Sie sind also noch mit 5 Millionen 100.000 Francs mein Schuldner. Ich nehme also diese 5 Papiere und übergebe Ihnen eine Generalquittung. Ich habe sie schon vorbereitet, denn ich brauche heute das Geld. Verzeihen Sie. Aber dies ist Geld, das ich den Hospitälern schulde. Ich hatte versprochen, es heute an Herrn Bouville auszuzahlen. Ich bestehe nicht auf diesen 5 Billets. Geben Sie mir andere. Ach was. Behalten Sie sie, Graf. Ihre Quittung ist pures Geld. Ja. Und wären Sie in Rom, würde Ihnen das Haus Thompson und French ohne Schwierigkeiten den Betrag dieser Quittung auszahlen. Es verbleibt noch ein Rest von 100.000 Francs. Behalten Sie ihn. Ist das Ihr Ernst? Ich scherze niemals mit Bankiers. Leben Sie wohl, Baron. Monte Cristo ging eben auf die Tür zu, als der Kammerdiener eintrat und Herrn von Beauville, den Generaleinnehmer der Hospitäler, anmeldete, den der Bankier vertröstete. Morgen werde er ihm die 5 Millionen auszahlen. Sobald Danglars allein war, schrieb er an seine Frau einen Brief. Meine sehr teure Gattin, wenn Sie diesen Brief empfangen, haben Sie keinen Gemahl mehr, wie Sie keine Tochter mehr haben. Das heißt, ich bin dann weit von Frankreich entfernt. Diesen Morgen hatte ich unerwarteterweise eine Zahlung von 5 Millionen zu leisten. Eine zweite Zahlung von derselben Höhe sollte unmittelbar darauf folgen. Ich verschob sie auf morgen und reise heute. Um dieses Morgen, das mir sehr unangenehm wäre, zu vermeiden. Adieu. Ihr sehr ergebener Gatte, Baron Danglars. Nachdem die Trauerzeremonie für Valentin von Villefort auf dem Kirchhof Père Lachaise beendet war und alle das Grabgewölbe verlassen hatten, kehrte Maximilian zu seiner Valentin zurück. Der Graf von Monte Cristo hatte es geahnt. Maximilian, wünschen Sie, dass ich Sie nach Paris begleite? Lassen Sie mich allein. Mein Freund, ich beschwöre Sie, keinen äußersten Entschluss. Ich werde Sie daran hindern. Wer sind Sie denn, dass Sie sich so ein Recht anmaßen? Es gibt einen Grund, der mir das Recht gibt, Ihnen zu sagen. Morel, ich will nicht, dass der Sohn deines Vaters heute sterbe. Weshalb sprechen Sie von meinem Vater? Weil ich derjenige bin, der einst bei deinem Vater arbeitete, weil dein Vater mich schätzte und liebte. Weil ich Edmond Dantès bin, der dich als Kind auf seinen Knien spielen ließ. Sie? Sie sind Edmond Dantès? Wenn ich dich also bitte, wenn ich dir befehle zu leben, so geschieht es in der Überzeugung, dass du mir einst danken wirst, dich am Leben erhalten zu haben. Ohne Valentin gibt es kein Leben für mich. Adieu. Im Gegenteil. Von dieser Stunde an wirst du bei mir und mit mir leben. Und in 8 Tagen werden wir Paris hinter uns haben. Graf. Graf, Sie verlängern nur meinen Todeskampf. Höre, Maximilian. Wenn ich dich binnen 4 Wochen nicht geheilt habe, werde ich dir mit eigenen Händen ein Gift reichen, welches sicherer und schneller tötet als das, welches Valentin getötet hat. Versprechen Sie mir das, Graf. Ich schwöre es dir. Wir haben heute den 5. September. Also am 5. Oktober. Eine der Abteilungen in der Conciergerie, welche die hartnäckigsten und gefährlichsten Verbrecher einschließt, heißt in der Sprache der Gefangenen die Löwengrube. In dieser war Andrea Cavalcanti untergebracht. Früh an einem Sonntagmorgen wurde Andrea ins Sprechzimmer gerufen, in dem ihn Bertuccio, des Grafen von Monte Cristo, Kammerherr, erwartete. Guten Morgen, Benedetto. Oder Andrea, wie immer du willst. Sie? Sie? Erkennst du mich, unglückliches Kind? Still. Wer hat Sie hergeschickt? Woher wissen Sie, dass ich im Gefängnis bin? Durch die Elysäischen Felder. Nun, in den Elysäischen Feldern wohnt ein sehr reicher Herr. Soll ich mich in seine Arme werfen, ihn an mein Herz drücken und mein Vater rufen? Dein Schicksal liegt in einer fürchterlichen Hand. Diese Hand will sich wohlwollend für dich öffnen. Ich will wissen, wer mein Vater ist. Und sollte ich deshalb untergehen, ich muss es erfahren. Was kann ich durch Skandal verlieren? Nichts, überhaupt nichts. Aber ihr, vornehmen Leute, ihr habt trotz eurer Millionen immer durch Skandal etwas zu verlieren. Wer ist mein Vater? Ich bin gekommen, um es dir zu sagen. Am darauffolgenden Montag dem ersten Tag der Gerichtssitzungen, die mit dem Prozess gegen Andrea Cavalcanti begonnen werden sollten, betrat der Staatsanwalt Villefort das Zimmer seiner Frau. Madame, wo verwahren Sie das Gift, durch welches Sie meinen Schwiegervater, meine Schwiegermutter, den Diener Barois und meine Tochter Valentine getötet haben? Was sprechen Sie da? Sie haben nicht zu fragen, sondern zu antworten. Dem Richter oder dem Gatten? Dem Richter, Madame. Seit Valentins Tod gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Oh, mein Herr, ich beschwöre Sie. Sie haben wohl ein sanfteres, schnelleres Gift für sich selbst aufbewahrt, um der gebührenden Strafe zu entgehen. Ich hoffe es wenigstens. Das können Sie nicht wollen. Was ich nicht will, ist, dass Sie auf meinem Blutgerüst sterben. Bedenken Sie, dass ich Ihre Frau bin. Sie sind eine Giftmischerin. Und wenn bei meiner Rückkehr noch nicht Gerechtigkeit geschehen ist, so zeige ich Sie mit meinem eigenen Munde dem Gerichtshof an. Ich gehe jetzt, um die Todesstrafe gegen einen Mörder zu verhängen. Falls ich Sie lebend wiederfinde, werden Sie diese Nacht im Gefängnis schlafen. Die Angelegenheit Andrea Cavalcanti hatte ungeheures Aufsehen gemacht. Schon eine Stunde vor der Eröffnung war der Saal angefüllt. Der Richter und die Geschworenen nahmen ihre Plätze ein. Herr von Villefort setzte sich auf seinen hohen Stuhl und blickte ruhig umher. Dann erschien der Angeklagte und der Präsident eröffnete die Verhandlung. Angeklagter, wie ist Ihr Vor- und Zuname? Verzeihen Sie, Herr Präsident. Ich sehe, dass Sie für Ihre Fragen eine Ordnung wählen, die ich nicht befolgen kann. Ich bitte daher, mir zu erlauben, eine andere Ordnung befolgen zu dürfen. Ihr Alter, wollen Sie auf diese Frage antworten? Ich werde in einigen Tagen 21, da ich in der Nacht vom 27. zum 28. September 1817 geboren bin. Herr von Villefort, der sich gerade Notizen machte, sah bei dieser Antwort auf. Wo sind Sie geboren? In Auteuil bei Paris. Herr von Villefort sah erneut auf, blickte den Angeklagten an und wurde bleich. Ihr Stand? Erst war ich Fälscher, dann wurde ich Dieb, dann Mörder. Werden Sie nun Ihren Namen nennen? Sie haben vielleicht deshalb gezögert, damit derselbe durch die vorangehenden Titel hervorsteche. Ich kann Ihnen meinen Namen nicht nennen, denn ich kenne ihn nicht. Aber den Namen meines Vaters kann ich Ihnen sagen. So sagen Sie uns den Namen Ihres Vaters. Mein Vater ist der Staatsanwalt des Königs. Und da Sie seinen Namen wissen wollen, so werde ich ihn nennen. Er heißt Villefort. Es brach wie ein Ungewitter im ganzen Saal aus und dauerte 5 Minuten, bevor es den Beamten gelang, die Ruhe wiederherzustellen. Angeklagter, Sie spielen mit der Justiz. Ich denke bei Gott nicht im Mindesten daran. Ich wiederhole es. Mein Vater heißt Herr von Villefort und ich bin bereit, es zu beweisen. Aber Sie haben in der Voruntersuchung angegeben, dass Sie Benedetto heißen, keine Eltern haben und dass Korsika Ihr Vaterland sei. Ich habe in der Voruntersuchung gesagt, was mir zu sagen passend schien. Jetzt erkläre ich, dass ich der Sohn des Staatsanwalts des Königs und in der Nacht vom 27. zum 28. September in Auteuil geboren bin. Im ersten Stock des Hauses Nummer 30, der Straße La Fontaine. Mein Vater sagte meiner Mutter, mit der ihn ein geheimes Verhältnis verband, ich wäre tot. Und trug mich in den Garten, wo er mich lebendig begrub. Woher wissen Sie diese Einzelheiten? Ich werde es Ihnen sagen, Herr Präsident. In den Garten hatte sich ein Mann eingeschlichen, um eine korsische Blutrache an meinen Vater zu nehmen. Er sah, dass mein Vater etwas in die Erde legte und stach ihm bei dieser Gelegenheit ein Messer zwischen die Rippen. Da er glaubte, dass das Verscharrte irgendein Schatz wäre, öffnete er die Grube und nahm mich mit nach Hause. So wurde ich, obgleich in Auteuil geboren, auf Korsika erzogen. Und Ihre Mutter? Meine Mutter hielt mich für tot. Sie hat keine Schuld. Ich wollte Ihren Namen nie wissen, ich kenne Sie auch nicht. Und wie können Sie dies alles beweisen? Sie wollen Beweise, Herr Präsident? Allerdings. Nun, blicken Sie Herrn von Villefort an. Man verlangt Beweise von mir, mein Vater. Wollen Sie, dass ich sie gebe? Nein! Nein! Nein, es ist nicht nötig. Wie, es ist nicht nötig? Was wollen Sie damit sagen, Herr Staatsanwalt? Meine Herren, ich erkenne es an, dass ich in der Gewalt eines rächenden Gottes bin. Es bedarf keiner Beweise. Alles, was dieser junge Mann ausgesagt hat, ist wahr. Ich werde mich in meinem Haus zur Verfügung des Herrn Staatsanwalts des Königs halten, der mein Nachfolger werden wird. Herr von Villefort schritt wankend auf die Tür zu. Er dachte an seine Frau, die er als unerbittlicher Richter zum Tod verurteilt hatte. Und vielleicht bereitete sie sich in diesem Augenblick zum Sterben vor. Zu Hause angekommen, eilte er in den kleinen Salon. Eloise, ich bin es. Eloise, was ist mit dir? Sprich. Es ist geschehen, mein Herr. Was wollen Sie noch mehr? Sie wissen, dass ich eine gute Mutter war. Da ich für meinen Sohn zur Verbrecherin wurde. Eine gute Mutter geht nicht ohne ihr Kind. Sie sank der Länge nach auf den Teppich, in der Hand ein Fläschchen mit einem goldenen Verschluss. Frau von Villefort war tot. Außer sich vor Schrecken blickte Villefort umher und gewahrte seinen auf dem Kanapee liegenden toten Sohn Edouard. Ein entsetzliches Grauen überfiel ihn in Gesellschaft dieser beiden Leichen und er stieg die Treppe zu Nortier hinauf, bei dem er zu seiner Überraschung den Grafen von Monte Cristo vorfand. Sie hier? Ich will Ihnen sagen, dass Sie mir Ihre Schuld hinlänglich bezahlt haben und dass ich von diesem Augenblick an Gott bitte, sich zu begnügen, wie ich mich begnüge. Von welcher Schuld sprechen Sie? In Marseille. Vor 25 Jahren. Suchen Sie in Ihren Akten. Sie sind nicht Monte Cristo. Mein Gott, Sie sind ein geheimer, unversöhnlicher Todfeind. Was habe ich Ihnen in Marseille denn Böses getan? Sie haben mich zu einem langsamen und scheußlichen Tod verurteilt, meinen armen Vater getötet, mir die Freiheit, die Liebe und mit der Liebe das Glück geraubt. Aber wer sind Sie denn? Wer sind Sie? Ich bin der Schatten eines Unglücklichen, den Sie in den Kerker der Festung If versenkt haben. Du bist... Ich bin Edmond Dantès. Du bist Edmond Dantès. Dann komm. Und er zog Monte Cristo die Treppe hinunter. Hier. Edmond Dantès, hierher. Hast du dich genug gerecht? Monte Cristo erbleichte bei dem schrecklichen Anblick der beiden Leichname. Ich werde ihn wiederfinden. Ich werde im Garten nach ihm graben. Und sollte es bis zum Tag des Höchstgerichts sein. Oh mein Gott, er ist wahnsinnig geworden. Genug jetzt. Genug. Retten wir den Letzten. Schon am folgenden Morgen reisten der Graf von Monte Cristo und Maximilian Morel mit dem Ziel Marseille ab, das sie am zweiten Tag erreichen sollten. Maximilian, ich verlasse Sie nun und nehme Ihr Wort mit, nicht wahr? Denn Sie sind ein Ehrenmann. Am 5. Oktober erwarte ich Sie auf meiner Insel Monte Cristo. Meine Yacht Eurus wird Sie zu mir bringen. Ist das abgemacht, Maximilian? Es ist abgemacht, Graf, aber erinnern Sie sich, dass am 5. Oktober... Wenn Sie an diesem Tage noch zu sterben wünschen, werde ich Ihnen dazu verhelfen. Adieu, Morel. Ich habe Geschäfte in Italien. Ich erwarte Sie am 5. Oktober auf meiner Insel. Der Bankier Danglars war auf schnellstem Wege nach Rom gereist, um bei Thompson und French die Quittung des Grafen von Monte Cristo einzulösen. Nahe bei Rom wurde sein Wagen jedoch von Banditen aufgehalten und der Bankier gefangen gesetzt. Eingesperrt in eine Zelle verbrachte er die Nacht. Und es wurde Mittag. Hey, bekomme ich hier nichts zu essen? Oh, sollte Eure Exzellenz zufällig Hunger haben? Zufällig. Seit 24 Stunden habe ich nichts gegessen. Eure Exzellenz wünschen zu speisen? Ja, und zugleich, wenn es möglich ist. Nichts leichter als dies, aber natürlich gegen Bezahlung, wie es bei allen guten Christen der Brauch ist. Das versteht sich von selbst. Wünschen Sie vielleicht einen Huhn? Meinetwegen ein Huhn. Nur, Exzellenz, hier bezahlt man vor dem Essen. Nun, ein Huhn soll den Rum 12 Sous kosten. Ihr habt ja einen Louis. Gut, ein Louis. Nun schuld mir Eure Exzellenz noch 4.999 Goldstücke. Das sind 100.000 Francs. Hören Sie auf zu scherzen. Wir scherzen nie. Es ist unglaublich, Exzellenz, wie viel Mühe es kostet, in diesen verdammten Schluchten Geflügel aufzuziehen. Wenn die Hühner hier so teuer sind, so gib mir ein Stück trockenes Brot. Das Stück Brot kostet 4.999 Louis. Wie? Das ist ja so viel wie für das Huhn. Ja, hier wird nicht nach der Karte, sondern zu festen Preisen gespeist. Aber womit soll ich denn bezahlen? Glaubst du, dass man so viel Geld mit sich in der Tasche herumträgt? Sie haben 5.050.000 Francs in Ihrer Tasche, Exzellenz. Das macht 50 Hühner und ein halbes. Allerdings ohne Getränke. Aber wie soll ich sie euch geben? Sie haben bei den Herren Thomsen und French in Rom einen offenen Kredit. Unterzeichnen Sie uns eine Anweisung, dann kommen Sie zu Ihrem Huhn. Innerhalb kurzer Zeit hatte Danglars so viele Anweisungen ausgestellt, dass er kein Geld mehr besaß. Er fing an, die Matte zu benagen, mit welcher der Fußboden bedeckt war, als ein fremder Mensch in seine Zelle trat. Baron Danglars, Sie scheinen mir sehr zu leiden. Oh, ich leide schrecklich. Es gibt Menschen, die noch mehr gelitten haben als Sie. Dabei warf der Fremde seinen Mantel ab und trat ins Licht. Der Graf von Monte Cristo. Sie täuschen sich. Ich bin nicht der Graf von Monte Cristo. Wer sind Sie dann? Ich bin derjenige, den Sie verkauft, verraten, entwürdigt haben, dessen Vater Sie den Hungertod haben sterben lassen und der Sie dafür zum Tod durch den Hunger verurteilt hat. Der Ihnen aber verzeiht, weil er selbst der Verzeihung bedarf. Ich bin Edmond Dantès. Edmond Dantès. Vergebung. Vergebung. Erheben Sie sich. Sie kommen mit heiler Haut davon. Dieses Glück ist Ihren beiden Mitschuldigen nicht zuteil geworden. Der eine ist wahnsinnig, der andere tot. Die 5 Millionen, die Sie dem Hospitälern gestohlen haben, sind denselben bereits wiedererstattet. Und nun essen und trinken Sie, diesen Abend sind Sie mein Gast. Als Danglars seinen Hunger gestillt hatte, musste er einen Wagen besteigen und erst auf offener Straße wurde er freigelassen. Bei Tagesanbruch gewahrte er einen Bach. Er hatte Durst und schleppte sich an das Wasser hin. Als er sich bückte, um zu trinken, sah er, dass sein Haar weiß geworden war. Am 5. Oktober, wie vereinbart, landete Maximilien Morel auf der Insel Monte Cristo. Es war schon Nacht und er suchte den Weg. Als er sich umwandte, stand der Graf von Monte Cristo vor ihm. Guten Abend, Maximilien. Sie sind pünktlich, ich danke Ihnen dafür. Kommen Sie, Ihre Wohnung ist bereitet. Graf, ich bin zu Ihnen gekommen, um in den Armen eines Freundes zu sterben. Sie haben mir den 5. Oktober als den Tag bezeichnet, bis zu welchem Sie Aufschub von mir verlangten. Heute ist der 5. Oktober. So sei es. Kommen Sie. Morel folgte dem Grafen gedankenlos und sie befanden sich in einer Grotte, ohne dass Maximilien es bemerkte. Er fand Teppiche zu seinen Füßen ausgebreitet, Wohlgeruch und helles Licht drang an ihm entgegen. Wäre es Ihnen gefällig, dass wir die Zeit, die uns noch bleibt, wie die alten Römer anwenden, die sich an einen mit Blumen geschmückten Tisch setzten und den Tod mit Wohlgeruch einatmeten? Monte Cristo erhob sich und ergriff eine kleine goldene Schachtel, die eine halb ölige, halb feste Substanz enthielt. Davon nahm er eine geringe Menge mit einem silbernen Löffel und überreichte ihn Morel. Hier haben Sie das, was Sie von mir verlangten und was ich Ihnen versprochen hatte. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Adieu, mein Freund. Ich werde Valentin sagen, was Sie für mich getan haben. Ein unendlicher Schmerz bemächtigte sich des jungen Mannes. Unmerklich verloren die Gegenstände Gestalt und Farbe. Sein unruhiger Blick glaubte, in den Wänden Türen und Vorhänge sich öffnen zu sehen. Dann sah er eine weibliche Gestalt, süß lächelnd und bleich, auf der Schwelle des Saales. Valentin. Valentin. Er ruft Sie, Valentin. Von nun an dürfen Sie sich auf Erden nicht mehr trennen. Ich danke Ihnen von ganzer Seele. Und wenn Sie an der Aufrichtigkeit meines Dankes zweifeln, so fragen Sie Heidi, die, seitdem wir Frankreich verlassen haben, mich geduldig den glücklichen Tag erwarten ließ, der mir heute leuchtet. Bei diesen Worten wandte sich der Graf zu Heidi um, die ihn unverwandt ansah. Kaum, dass sich ihre Blicke kreuzten, erkannte man darin für einen Augenblick das schwerblütige Leuchten einer Liebe, die weiter keiner Sprache bedurfte. Und seine Arme um die Taille des jungen Mädchens schlingend, drückte er Valentins Hand. Gleich darauf waren sie beide wie vom Erdboden verschwunden. Es verging etwa eine Stunde, während der Valentin bei Maximilian blieb. Endlich öffneten sich seine Augen. Ich lebe noch. Der Graf hat mich betrogen. Geliebter, erwache. Erwache und blicke mich an. Voller Zweifel und wie von einer himmlischen Erscheinung geblendet, sank Maximilian auf die Knie. Valentin erzählte ihm nun, während sie ihn ins Freie führte, wie der Graf sie auf wundersame Weise vom Tode errettet habe. Am blauen Himmel glänzten die letzten Sterne der Nacht. Da bemerkte Morel im Halbdunkel einen Mann. Ich habe Ihnen diesen Brief vom Grafen zu übergeben. Vom Grafen? Ja, lesen Sie. Mein lieber Maximilian, eine Yacht liegt für Sie vor Anker. Diese wird Sie und Valentin nach Livorno bringen, woher Nortier seine Enkelin erwartet. Alles, was sich in dieser Grotte befindet, und mein Haus auf den Elyseischen Feldern, sind das Hochzeitsgeschenk, welches Edmond Dantès dem Sohn seines Prinzipals Morel macht. Nur wer das äußerste Unglück empfunden hat, kann das richtige Glück empfinden. Man muss sterben gewollt haben, um zu wissen, wie schön das Leben ist. Die ganze menschliche Weisheit liegt in den beiden Worten: warten und hoffen. Ihr Freund Edmond Dantès. Graf von Monte Cristo. Wo ist der Graf? Sehen Sie dort, am Horizont. Da gewahrten sie ein großes weißes Segel, ähnlich dem Flügel einer Seemöwe. Adieu, mein Freund. Adieu, meine Freundin. Ob wir sie jemals wiedersehen? Geliebter, hat uns der Graf nicht eben gesagt, dass die gesamte menschliche Weisheit in den beiden Worten enthalten ist? Warten? Und hoffen. Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo. Hörspiel in drei Folgen von Helmut Peschiner. Dritter Teil. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Mario Peters. Edmond Dantès, Mathieu Carrière. Herr von Morcerf, Wolfgang Pampel, Frau von Morcerf, Corinna Kirchhoff, Albert von Morcerf, Lutz Herkenrath. Herr von Villefort, Jürgen Hentsch, Frau von Villefort, Angelika Domröse, Valentin von Villefort, Frau Kopulmann. Maximilien Morel, Cornelius Urbania, Baron Danglas, Ulrich Wildgruber und andere. Der Erzähler war Ernst Jacobi. Musikaufnahme und Mischung Hans Kölling, Schnitt Holger Klimchen. Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 1997.